Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il gab das kongolesische Komitee zum Gedenken an Führer Kim Jong-il eine Bultang-Sondernummer heraus. Man bemerkte darin, Kim Jong-il lebe im Herzen des Volkes als ein großer Führer ewig fort und sein Leben sei mit einem Wort die Hingabe an das Volk gewesen.